Kundgabe 2796. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.7.1943. Donnerstimme Gottes. Göttlicher Eingriff. So Gott selbst zu euch spricht, verschließet nicht eure Herzen. Denn er redet nur noch kurze Zeit die Sprache der Liebe. Und seiner Stimme sollt ihr aufmerksam lauschen und euch würdig machen seiner Liebe, mit welcher er euch betreut. Doch bald wird seine Stimme laut ertönen, und sie wird Furcht und Schrecken verbreiten unter denen, die seiner leisen Stimme kein Gehör schenkten. Er wird reden mit einer Donnerstimme, und die ganze Welt wird sie vernehmen müssen und darüber entsetzt sein. Ihr habt nicht mehr lange Zeit zur Umkehr, die ihr Gott nicht im Herzen traget, und darum mahnen und warnen euch zuvor schon seine Boten, und sie weisen euch auf die kommende Zeit hin. Immer und immer wieder zögert er, und er sucht die Menschheit mit Liebe und Güte zu gewinnen. Er kommt im Wort zu ihnen und will sie erziehen für sich und sein Reich. Doch sie kennen ihn nicht und weisen ihn ab, so er anklopfet bei seinen Erdenkindern. Denn noch lockt die Welt mit ihren Freuden, und es wird das leise Klopfen an der Herzenstür überhört. Doch so sich Gott lauter vernehmbar machen wird, kann nichts seine Stimme übertönen, denn er wird sich der Naturelemente bedienen, und diese werden für ihn sprechen. Und es wird diese Stimme nicht vertönen ungehört. Die Menschen müssen sie vernehmen, weil keiner sagen soll, er sei nicht gewarnt worden zuvor. Denn das Ende ist nahe. Und weil die Menschen den liebevollen Ermahnungen kein Gehör schenken, sind sie in größter Gefahr zu versagen, wenn die Stunde der Entscheidung für die Menschen schlagen wird. So sie das Wort Gottes zuvor vernehmen, wird ihnen der Zusammenhang klar. Und sie wissen auch um die Notwendigkeit, dass Gott eindrucksvoller seine Stimme ertönen lässt. Es ist nur noch kurze Zeit, und diese Zeit sollt ihr ausgiebig nützen. Ihr sollt euch bemühen, den Willen Gottes zu erkennen und zu befolgen. Dann werdet ihr vorbereitet sein, so Gott mit dröhnender Stimme zu den Menschen spricht. Es wird euch nicht überraschen, denn durch sein Wort hat Gott euch aufgeklärt über den Sinn und Zweck des Erdenlebens und die Folgen des rechten wie des verkehrten Willens. Und ihr werdet nun auch erkennen, wie wenig in der Welt darauf geachtet wird und wie notwendig ein göttlicher Eingriff ist und dass die Menschen nur durch eine außergewöhnliche Erscheinung zur Besinnung kommen. Das heißt, so sie nicht ganz verstockt und lieblos sind und auch an dieser lauten Stimme unbeeindruckt vorübergehen. Es wird eine Zeit des Leides anbrechen für die Menschen der Länder, die Gott heimsuchen wird, weil sie in äußerster Gottferne stehen und doch auch zurückgeführt werden sollen zu ihm. Gott spricht täglich zu den Seinen durch den Mund eines ihm dienen wollenden Ehrenkindes. Doch wenige nur vernehmen ihn, so dass er nun seine Stimme zu einer Stärke erheben wird, die alle Menschen vernehmen müssen. Gott ist voller Liebe und Güte, doch auch voller Gerechtigkeit. Und also werden viele Menschen ihr Leben verlieren, weil sie unverbesserlich sind. Er wird aber auch zu schützen wissen, die ihm dienen und auch seiner leisen Stimme achten. Amen.